Felsgetümmel, gute Nacht. Du Felsgetümmel, gute Nacht. Gute Nacht. Du Felsgetümmel, gute Nacht. Gute Nacht. Du Felsgetümmel, gute Nacht, du Weltgetümmel, gute Nacht, gute Nacht, du Weltgetümmel, gute Nacht. Jetzt mach ich mit dir Schluss. Ich dich schon mit einem Fuß. Ich dich schon mit einem Fuß. Bei dem lieben Gott im Himmel. Gute Nacht, du Weltgetümmel, gute Nacht, du Weltgetümmel.